नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्से नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्से नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्से इति पीसो भगवा अरहं सम्मा संबुद्धो विंजा चरण संपन्नो सुगतो लोकविदुः अनुत्तरो पुरिसधम्मसारथिः सत्ता देवमनुष्याणां बुधो भगवा ति स्वाखातो भगवता धम्मो संदीतिको अकालिको ऐहिपास्सिको औपनायिको पश्चात्तं वेदिताब्बो विनुहि ति सुपतिपन्नो भगवतो सावकसंगो उचुपतिपन्नो भगवतो सावकसंगो न्यायपतिपन्नो भगवतो सावकसंगो सामीचिपतिपन्नो भगवतो सावकसंगो यदिदां चतारि पुरिसयुगानि अर्थपुरिसपुगला एस भगवतो सावकसंगो आहुनेयो पाहुनेयो दक्षिणेयो अंजलिकरणीयो अनुत्तरं पुण्यक्षेत्रं लोकसाति एवं बुद्धं सरंथानं धम्मं संगं च भिक्खवो भयं वा चम्पितत्तं वा लोमहंसो नहि सति यति। So, unsere kleine Retreat geht langsam zu Ende. Ich glaube, wir haben nur einen Abend. Also, und heutigen Abend. Und indem wir wollen, dass die Sachen, die hier gesagt wurden, klar verstanden sind, dann wir sollen etwas Zeit auch für Fragen und Antworten. Deswegen, wenn ich gut verstehe, diese so am Sonntag erst, Ende von Retreat, ja? Sonntagmittag, wenn ich gut verstanden habe. Dann ich schlage vor, indem wir haben sehr wenig Zeit, dass wir dann Sonntag, natürlich Sonntag gibt es keine Interviews, dann in der Zeit nach der, wir machen Meditation wie üblich, von 9 bis 10 und dann von 10 bis 12 einfach machen wir Diskussion, freie Fragen und Antworten, was immer Sie fragen möchten, besonders über das, was wir in dem Text gelernt haben, dann haben wir Zeit zu diskutieren. Das sollte genug sein, 2 Stunden, oder? Sollen wir etwas Zeit auch morgen für Fragen und Antworten? Ich glaube, genug Zeit. Genug? Na prima. Okay, dann wir sind beim ersten Samadhi. Und wir haben erklärt, dass die Folge, so wie wir finden, zum Beispiel in Samanyafala Sutta, Dighanikaya, auch hier werden erklärt immer feinere Zustände des Geistes als Erfahrung von immer feinerem Glück. Wir haben schon erklärt, das Prinzip, das Buddha erklärt, zum Beispiel in Bahuvedanya Sutta, auch in Mahamalunkya Sutta, ich glaube, dass wenn man tief, deswegen diese Betonung in der Sutta, das wir lesen, dass man soll nicht nur oberflächlich sich damit beschäftigen, sondern völlig diesen Zustand des Geistes meistern, sich familiär machen und ohne Bemühung in diesem Zustand des Geistes verbleiben. Das ist sehr wichtig. Wir haben auch schon erklärt, dass die ganze Kosmologie von Buddhismus ist auch erklärt auf Prinzip von Meisterung von diesen Jhanas. Je größer die Meisterung von den Jhanas, desto dann wird man höher in dieser Hierarchie von Gettern. Jeder Jhana, wie wir haben schon erklärt, hat auch dann ist auch hierarchisch gliedert. Je nach der Meisterschaft von Jhana wird man dann, wie Anuruddha erklärt, Gott mit entweder sehr, sehr klarem Hallo, oder wie sagt man? Aura, Lichtkranz, oder nicht so klarem Lichtkranz, der nicht diese Jhana bemeistert hat. Genauso, das passiert bei den Göttern, genauso auch passiert das bei uns hier, wenn wir üben. Wir sollen so üben, dass wir vollkommen diesen Zustand des Geistes mühelos sich völlig dann absorbieren können. Das ist, was gemeint ist. Dann, was noch wichtig ist, was wir auch betont haben, wenn man die Jhanas übt, man übt sie mit den Meisterschaften. 5 oder 6 Meisterschaften haben wir erklärt gestern. In Jhana Samyutta gibt es auch noch mehrere Meisterschaften, die erwähnt werden. Die wichtige Meisterschaft, was diese Übung von Jhana, buddhistische Übung macht, ist, wie wir schon gestern gesagt haben, ist 5. Meisterschaft, in dem jede nachdem man aus der Jhana ausgetreten hat, jeder Zustand von Jhana soll untersucht werden mit Paccavekananjana, mit Erkenntnis von bedingten Entstehung, dass dieser Zustand auch bedingt ist und auf keinen Fall eine vollkommene Befreiung darstellt. Ich glaube, in Mahadukkha Sutta, wo Buddha wird gefragt, was ist der Unterschied? Wir üben auch diese Zustände des Geistes, wir üben auch genau wie ihr. Was ist der Unterschied? Und der Buddha erklärt, dass es ist zwar wahr, ihr übt, aber ihr versteht nicht 3 Prinzipien von Jhana. Asada, was ist Asada, was ist Adinava und was ist Nisarana? Asada heißt, was ist Vergnügen dabei? Vergnügen kommt von Kontakt mit einem angenehmen Objekt. Je feiner das Objekt, desto angenehmer. Aber dieser Zustand hat halt Adinava, dieser Zustand hat auch ein, wie kann man sagen, mit Gefahr verbunden. Was für Gefahr, dass man daran anhaftet. Deswegen soll man es als vergänglich, als Dukkha und als ichlose Zustand betrachten. Und man soll verstehen, dass es gibt noch Nisarana, es gibt noch, wie kann man Nisarana übersetzen? Überkommen. Nämlich Nirvana, wo keine Vergänglichkeit, kein Leiden vorhanden ist. Gemeint ist Leiden von Vergänglichkeit. Also diese feinen Zustände des Geistes müssen völlig gemeistert werden, zwecks, dass man einen starken Geist, wie erklärt, kultiviert, und nur der starke Geist kann dann ein Ende von Leiden verwirklichen. Ein schwacher Geist ist nicht zustande. Dafür sind ja diese Übungen von Jhana da, damit man einen unerschütterlichen Geist, das sogar die, wie wir gestern gesagt haben, die Himalayas pulverisiert, das hat Padaleya, macht sie was? Zerstreut, zerstaubt, na prima, genau das. Aber das ist nicht, natürlich nicht Befreiung. In Majjhima Nikaya gibt es Magandhya Sutta, wo der Magandhya eben diesen Zustand mit Befreiung identifiziert. Und dann, wenn Buddha spricht von Zustand von vollen Gesundheit und von vollen Frieden und von unerschütterlichen Zustand, dann der Magandhya macht, das ist volle Gesundheit, das ist unerschütterlicher Zustand, Befreiung. Damit man nicht so versteht, deswegen immer daran denken, Asava, Adinava, Nisarana. Das ist dann Praxis von den buddhistischen Übungen in Jhana. Und die sind dann immer mit dieser Paccavekana Jnana verbunden. In Paccavekana Jnana dann der Übende immer untersucht die bedingte Natur von diesen Zuständen. Und dann benutzt sie für Vipassana. Wir haben schon erklärt, dass solange man nicht Jhana gemeistert hat, man wird nicht imstande, der unmittelbar vergangene Geist Erkenntnis zu untersuchen. Warum haben wir auch erklärt, in Jhana wie unterscheidet sich der Geistesprozess in Jhana von den normalen Geistesprozessen, haben wir auch erklärt. In Jhana fällt der Geist nicht in Bhavanga, indem er nicht Objekt ändert und nicht die Chetasikas, die Geistesfaktoren, die Geist bestimmen, auch ändern sich nicht. Lange Zeit, stundenlang, bleibt dasselbe Objekt und derselbe Geist. Das ist dann, woher kommt diese Stärke. Die indische Tradition, die Himalayas, zu Staub machen kann. Die Rajasthan wusste, ist nichts anderes als Resultat von Zorn von einem großen Yogi, der alles verbrannt hat. Du seid so mächtig ist der Geist, wenn er eine Meisterschaft in diesen Zuständen richtig geübt hat. Aber das ist nicht Befreiung. Warum? Weil diese Zustände sind bedingt, sind Erzeugnis der Wille. Das muss man verstehen. Indem man das versteht, so glauben wir Buddhisten, obwohl heute es nicht mehr die Wahrheit ist, kennen die Buddhisten diese Zustände besser meistern als alle anderen, die sie üben, indem sie völlig verstehen, diese bedingte Natur von diesen Zuständen, und dadurch können auch nicht an diese Zustände anhaften. Wie erklärt wird in den Schriften, Übung von diesen Zuständen hat 5 Vorteile. Was sind die 5 Vorteile? Wegen dieser 5 Vorteile ist es so wichtig, dass man sich damit beschäftigt. Erste ist, Ditte Dhamme Sukha Vihara. Man wird imstande sein, hier und jetzt in vollkommenem Glück von reinem Geist zu bleiben. Obwohl in der Tat dieser Glück wird perfekt nur im Zustand von Arahat, in dem, wenn Arahat Jhana übt, er bleibt in diesem Glück, nachdem er aus Jhana ausgetreten hat, kommt nicht auch diese unreinen Beschmutzungen des Geistes können auch nicht mehr entstehen. Aber für diejenigen, die nicht Magga und Phallas erreicht haben, nach ausgetreten von Jhana, können natürlich wieder die unreine Zustände des Geistes entstehen. Aber diese Menschen, die sich da ängern sie, dass indem sie jemand starken Geist hat, er kann viel Wohl und auch viel Unwohl tun. Das kennen wir von unserer Geschichte sehr well, sehr, sehr gut. Schwacher Geist kann nicht große Wohl und auch nicht große Übel machen. Nur der starke Geist kann große Wohl und auch große Übel machen. Aber indem diese Zustände des Geistes werden im Buddhismus immer mit Paccavekana Jnana geübt, mit Untersuchung von bedingter Natur von diesen Zuständen, dann sind sie nur heilsam. Und es sind genauso wie es gibt starke, unheilsame Karmas, so wie Täten von Vater, Täten von Mutter und so weiter, fünf. So diese Zustände des Geistes sind starke, heilsame Karma. Und im Zustand des Todes dann eben erst erscheinen starke, unheilsame oder heilsame Karmas, nur dann erscheinen die gewöhnlichen. Aber wir sprechen weiter von den Vorteilen von Übung von Jhana, die ich angefangen habe zu erklären. Erste ist dann Ditte Dhamme Sukha Vihara. Das ist leicht zu verstehen. Zweite ist, dass man diese Zustände dann für Vipassana anwenden kann. Und das ist sozusagen ein sehr, sehr wichtiger Grund, damit die geübt werden. Wenn man diese Zustände für Vipassana anwendet, dann natürlich, indem man untersucht, feinen Geist, mit feinen Geist, die eigene Charakteristiken in diesem Geist und die gemeinsame Charakteristiken, die der Ebene von Vipassana untersucht, werden dann sehr, sehr klar. Man kann sie sehr, sehr klar definieren. Und indem die Objekte sind klar definiert, Vipassana dann führt sehr, sehr schnell zu dem Realisierung, zu den verschiedenen Stufen von Realisierung. Nächster Grund und auch sehr wichtiger Grund ist, wenn man Vipassana übt, solange man diese Zustände nicht hat, man, indem man immer Vergänglichkeit und Leiden von Vergänglichkeit untersucht, man wird natürlich sehr müde. Nicht mal der Arahat kann lange Zeit, wenn der Geist schon in hohen Zuständen von Vipassana, wenn er nur Untergang von allen Phänomenen der Erfahrung betrachtet, niemand kann das lange aushalten. Und wenn man keine Jhana hat, dann hat man keinen Platz, um sich ruhen. Deswegen, wie praktiziert ein Jhana-Janika Vipassana? Indem, wenn er sich müde fühlt von Betrachtung von Anicca, Dukkha, er so wie ein die Kommentare erklären, so wie ein Schützer von der Festung, wenn er mit dem Feind kämpft, wenn er sich müde fühlt, er zieht sich zurück zu diesen, wie heißen diese, so wie im Schutz, diese Turm, Schutzturm. Ja. Schutzturm, und dann liegt er eine Weile, dann die anderen kämpfen, wenn er sich ausgeruht hat, dann wieder. Wenn man nicht die Jhadas hat, dann natürlich hat man keinen Platz, sich zu ruhen. Dann wird man immer müde und ohne Kraft. Keine Kämpfer kann lange aushalten im Kampf, er muss sich ausruhen, sonst wird er bestimmt verletzt, wenn nicht getötet, wenn er zu lange in dem Kampf bleibt. Ist das ein guter Grund? Na prima. Was noch andere Gründe sind, natürlich, die kommen auch hier, ohne diese Meisterung von diesen Zuständen kann man nicht die übernatürlichen Kräfte üben, die der Buddha und die große Arahats haben auch benutzt für Vipassana, damit sie sehr, sehr klar die Tatsache von bedingten Entstehung untersuchen, eigenen bedingten Entstehung und von den anderen Wesen auch. Und was kommt im letzten Ende, wenn man diese Zustände hat, nicht hat, man wird nie auch wenn er Vipassana gut übt, nicht der höchste Samadhi im Buddhismus eben kennen, was heißt Sanya Vedaita Nirodha Samapati. Samadhi, von wo Vedana, Gefühl und Wahrnehmung gelöscht werden. Das ist das höchste Glück, das man in Samadhi-Ebene erreichen kann. Was für ein Glück ohne Gefühl, bitte, bitte. Bitte, bitte, üben Sie richtig, damit Sie es erfahren. So, mit diesem Verständnis, dann gehen wir jetzt weiter durch diese Reihe, die gemeistert werden muss, damit man einen unerschütterlichen Geist bewirkt. Ein Geist, das dann idealer Geist wird für Übung von Vipassana und für Befreiung. Wenn man diesen Geist dann für Training in übernatürlichen Kräften benutzt, wird man erfolgreich. Wenn man diesen Geist dann für Vipassana anwendet, wird man sehr schnell erfolgreich. Also man soll diese Übungen machen, damit man mindestens diese vierte Jhana völlig meistert und für Vipassana anwendet. Und wir haben schon erklärt, erste Vertiefung. Erste Vertiefung, was ist die Grundlage von ersten Vertiefung. Ekagata, Einspitzigkeit des Geistes. Was sind die Pratipakshas? Haben wir auch erklärt. Was ermöglicht in diesem ersten Vertiefung, dass die sinnliche Wahrnehmungen nicht mehr Zustand von Wahrnehmung von feineren Objekten Stern kennen? Na prima, genau das. Warum Vitaka-Vichara? Weil sie machen genau das, dass der Geist bleibt bei dem verfeinten Objekt und in dem die starke Kräfte sind. Der Geist kann nie von einem anderen Objekt beeinflusst werden im Zustand von Jhana. Also damit man diese Wahrnehmung von feineren Formen bewirkt, ist man völlig angewiesen an diese zwei Kräfte. Vitaka und Vichara. Wenn man diese feinere Wahrnehmung verwirklicht hat, werden diese Kräfte dann zu Ärger, weil sie sind ziemlich störende Kräfte. Diejenigen, die sich viel, viel mit Vipassana beschäftigt haben und dann Jhana üben, sie können das gleich entdecken. Aber diejenigen, die sich nicht mit Vipassana lange Zeit konsequent beschäftigt haben, wenn sie zu diesem Zustand von erster Jhana kommen, sie denken, dass sie sind schon im Himmel gelandet. Mehr Glück kann es nirgendwo geben. Und was machen diese Kräfte? Eben, sie sind zuständig dafür, dass der Geist wird immer konsequent, ohne Unterbrechung angewendet an das verfeinte Objekt, und das ist dann Vitaka, und das es bleibt da, das ist Vichara. Also Vitaka pflanzt den Geist an das Objekt und Vichara lässt es immer in der Nähe von dem Objekt bleiben. Also diese zwei Kräfte bewirken dann Viveka, was wir gestern erklärt haben, Viveka Ja, diese Samadhi, das kommt von Abgeschiedenheit. Abgeschiedenheit von den Sinnen, Eindrücken. Wie werden Abgeschiedenheit von Sinnen, Eindrücken bewirkt? Indem Vitaka Vichara kontinuell an dem, wenn sie mit Atmen üben, an diesem reflexiven Bild von Atmen bleibt. Es kann nicht passieren, dass der Geist Aufmerksamkeit auf andere, auf sinnliche Objekte in diesem Zustand dann wendet. Weil sein Geist wird angehalten an diesem reflexiven Bild, an diesem verfeinten Objekt. Damit man gut versteht diese Funktion, wird es erklärt in Visuddhimagga, so wie Raja Valabhi, der Intim-Person von von dem König. Einer, der nicht vertraut ist mit dem König, kennt nicht die königliche Familie, keine wichtige Persönlichkeit ist, hat keine großen Taten gemacht, er wird wohl nie König treffen können. Der König einfach hat kein Interesse für ihn. Und mit ihm sprechen, mit ihm einen Tee trinken und über die verschiedene Sachen reden, er wird das nie machen können. Er wird aber das sehr leicht machen können, wenn er einen intimen Freund von König kennt. Dieser intime Freund von König, der sagt dem König, hör mal zu, dass dieser mein Freund, er ist so und so und er kann so und so machen und er ist so und so nützlich. Dann okay, dann der König ladet ihn ein. Und dieser intime Freund von dem König ist niemand anderes als Vitaka. Das dann den Geist zu dem König bringt. König natürlich, hier steht für den hohen Zustand des Geistes, erhabene Zustand des Geistes. Zustand des Geistes, die mit großer Weisheit verbunden werden kann. Deswegen in den Schriften wird gesagt, der Geist, das mit sinnlich, mit Sinnenerfahrungen dominiert wird, hat nur kleine Weisheit. Geist, das durch feine Wahrnehmung von feinen Objekten in feine Sphäre von Wahrnehmung oder in formlose Sphäre von Wahrnehmung existiert, der hat Fähigkeit, große Weisheit zu entwickeln. Warum? Weil dieser Geist ist sehr stark, sehr stabil, lässt sich nicht von anderen Wahrnehmungen zerstreuen. Und was ist unermessliche Weisheit? Das ist nichts anderes als Weisheit von Nirvana. Und diese Weisheit von Nirvana, Voraussetzung ist diese große Weisheit von diesem stabilen, starken Geist. Das ist wichtig zu verstehen. Und was wollen wir noch erklären? Na prima, gehen wir weiter. Damit wir diese anderen Versenkungen klar verstehen. Wir haben erklärt Pratipaksha, wir haben noch auch erwähnt Anushamsa, was ist der Vorteil von erste Vertiefung, haben wir gestern auch erklärt, das ist Piti und Sukha. Und jetzt kommen wir zur zweiten Vertiefung. zweite Vertiefung. Was ist die Grundlage von zweiten Vertiefung? Genauso wie von ersten Vertiefung immer dieselbe Grundlage. Welche? Ekagata. Und was ist Pratipakshada? Pratipakshada heißt Ajata Sampasadana und Ekodi Bhava. Das heißt, indem die Vitaka und Vichara in diesem Geist nicht mehr existieren, in diesem Erkenntnis nicht mehr existieren, wird der Geist große innere Sampasada. Sampasada wird erklärt als Vertrauen und Klarheit haben. Indem in erste Jhana ist der Geist, existiert diese Kraft, das zieht den Geist aus der Ferne und schlägt ihn an das Objekt, und existiert andere, feinere, diese Chetasika sind, ist nichts anderes als Kräfte. Andere Kraft dann massiert das Objekt. Wenn der Meditierende dann, nachdem er aus dieser ersten Vertiefung herausgetreten ist, die Nachteile, wir haben gesagt, nur wenn man Vertiefung hat, kann man dann genau untersuchen, den unmittelbar der Vergangene, unmittelbar Vergangene? Ja? Unmittelbar vergangene Geist kann man dann genau untersuchen. Wo? Natürlich in Bhavanga. Und man sieht dann die Nachteile von dieser Vitaka und Vichara, indem man sieht, wie sie schlagen das Objekt. Was ist das Objekt? Atmen. Wir haben schon gelernt. Ist reflexives Bild. Verfeinte Bild von dem Atmen. Mentale Bild von dem Atmen. Weil nur mentale Bewusstsein hat Fähigkeit zu tiefer Konzentration und zu Weisheit. Die körperliche Bewusstsein ist auch von Einatmen und Ausatmen Prozess bewusst. Es unterscheidet die Wärme, die Kälte, Druck, Härte von Atmen. Aber wenn Konzentration tiefer wird, dann nur der Geist unterscheidet Atmen. Und was unterscheidet? Unterscheidet Konzept von den Atmen. Einfach Atmen ist da. Auf diesem Objekt dann passiert dann diese Bild, das ist dann Bild von den Nimitta. Auf diesem Objekt dann passiert Prozess von Verfeinerung von Atmen. Sehr wichtig zu verstehen. Dieses Objekt dann erscheint hier, aber indem Geist stabilisiert wird, er wird auch erscheinen im Grunde des Bewusstseins, wo er am besten dann untersuchen werden kann. Und nachdem normalerweise der Geist, der nicht stabilisiert ist, kann nicht wird nicht bewusst von der Tatsache, dass der Geist in Bhavanga fällt. Nur wenn man starke Geist hat und stabilisiert den Geist an dem Objekt, wird man dann imstande sein, bewusst sein von Bhavanga. Plötzlich, vielleicht einige von euch haben schon erlebt, wenn Konzentration sehr gut ist und diese verfeinte Bild erscheint, plötzlich nichts wird da, kein Objekt. Was ist das für Zustand? Bhavanga-Zustand. Aber dieser Zustand nützt überhaupt nicht, indem man noch nicht in erste Jhana etabliert ist. Nur wenn man in erste Jhana etabliert ist, dann wird man imstande sein, diese verfeinte Bild von Atmen, das man hier sieht, auch in Bhavanga sehen können. Und dann auch der Jhana-Geist, dass diese im vergangenen Moment mit diesen verbunden war. Und in diesem Geist dann, obwohl der Geist das untersucht, den vergangenen Geist aus der Jhana herausgetreten ist, was er untersucht, ist vergangene Geist, das noch in Jhana ist. Und dieser Geist, das noch in Jhana ist, er fällt nicht in Bhavanga, weil er schon etabliert ist. Sehr nicht leicht zu verstehen, aber leicht zu erfahren, wenn man sich Mühe gibt. In diesem Geist dann muss man genau erkennen die Nachteile von Vitakka Vichara, indem der diese Schlagen an das Objekt und massieren das Objekt, wenn man dann über die als Hindernisse zur Ruhe, Hindernisse zu Störung für höhere Konzentration meditiert, dann, was passiert, verschwinden sie. Das ist dann zweite Jhana. Wie haben sie übersetzt? Diese Übersetzung von Neumann ist sehr poetisch, aber nicht sehr genau. Weiter soll dann ihr Mönche nach Vollendung des Sinnens und Gedenkens erreicht der Mönch die innere Meerestille, die Einheit des Gemüstes. Diese Ajata Sampasada soll übersetzen. Er übersetzt halt mehrere Stille. Das ist poetische Sprache, aber nicht klar. Wir sehen andere Übersetzungen. Äh, Der übersetzt wiederum, ihr Bhikkhus, tritt ein Bhikkhu mit der Stillung der anfänglichen und anhaltenden Hinwendung des Geistes zum Meditationsobjekt in die zweite Vertiefung ein, die innere Beruhigung. Das ist besser. Innere Beruhigung, Ajhata Sampasada. Diese innere Beruhigung ist nichts anderes als die Beruhigung oder Vertrauen und Klarheit des Geistes, die Folge ist von Verschwinden von Vitaka Vichara. Das ist, was hier gemeint ist, innere Beruhigung. Und Einheit des Herzens, Einheit des Geistes, Ekodi Bhava, Einheit des Geistes wird gespürt, indem diese zwei Kräfte, die Geist schlagen und massieren, Objekt lassen, verschwunden sind. Wir haben schon gesagt, im normalen Geist, das wir anwenden für in der Sinnesphäre von Erfahrung, damit der Geist zu dem Objekt geht, wir brauchen zwei Kräfte. Wir brauchen Chetana und wir brauchen Vitaka. In höheren Zustand, feineren Zustand des Geistes, ab zweiter Vertiefung, der Geist geht zu dem Objekt nur durch Chetana, er braucht nicht mehr Vitaka, indem er viel feiner ist. Er braucht sich nicht mehr an diese Kraft zu verlassen, die ihn trägt zu dem Objekt. Er kann sich nur an Wille verlassen. Warum ist es so? Wir haben schon gestern gesagt, was ist Zustand von Jhana? Upanijana. Objekt wird untersucht von Nähe. Sehr klar untersucht von Nähe. In diesem Zustand, wenn der Geist klar etabliert ist in diesem Zustand, er braucht nicht mehr, dass er zu dem Objekt durch diese Kraft von Vitaka angezogen wird, indem er ist viel feiner und sieht schon sehr klar, sieht sehr, er hat diese Einheit des Herzens. Deswegen braucht er nicht mehr sich an diese Kraft zu verlassen, um zu dem Objekt zu gehen. Mit Verzückung und Glückseligkeit, die aus der Konzentration entstanden sind. Wir haben gesagt, erste ist Vivekaja Samadhi, jetzt kommt Samadhija Samadhi. Zweite Vertiefung wird nicht genannt als geboren von Abgeschiedenheit, sondern wird genannt als geboren von Konzentration. Warum? Eben, weil diese innere Beruhigung und Einheit des Herzens, die lassen nicht zu, dass in erste Vertiefung Gefahr ist, dass der Geist wird noch zu sinnlichen Objekten angezogen. Diese Gefahr wird gecheckt, effektiv durch Vitaka und Vichara. Deswegen kommt es nicht zustande. Und in der zweiten Vertiefung gibt es nicht mehr diese Gefahr. Warum? Weil es gibt diese innere Beruhigung und Einheit des Herzens. Deswegen Gefahr von angezogen zu sein zu sinnlichen Objekten passiert nicht mehr. Und der Geist braucht auch nicht mehr diese Kraft von Vitaka zu dem Objekt zu gehen. Er ist viel feiner. Also die Grundlage ist Ekagata und die Pratipaksha, die Kräfte, die diesen Geist schützen von Störungen, von niedrigen Zuständen des Geistes. Hier, niedriger Zustand des Geistes ist erste Jhana, ist was? Es sind diese zwei, innere Beruhigung und Einheit des Herzens. Und was ist der Vorteil von dieser Jhana? Dasselbe. Piti und Sukha. Wir haben Sapitika Jhana und Nipitika Jhana. Genauso wie wir haben Sa Vitaka Savichara Jhana, Sa Avitaka Savichara Jhana und Avitaka Avichara Jhana. In Abhidhamma, in den Suttas, werden vier Jhanas unterschieden. In Abhidhamma fünf Jhanas unterschieden. Warum? In dem mehr präzis, dann erste Jhana ist mit Vitaka Vichara, zweite Jhana ist ohne Vitaka, aber mit Vichara, dann dritte Jhana ist ohne Vitaka und Vichara. Und wie übt man dann nach Abhidhamma, dass man sich erst meditiert man über die Nachteile von Vitaka, entfernt sich von Vitaka und dann Nachteile nach Vichara getrennt. Wenn nach Sutta-Methode, beide nimmt man als Hindernisse von Beruhigung des Geistes und beide dann verschwinden zusammen. So trainiert man den Geist. So, wir haben zweite Jhana erklärt und wir wissen auch, dass diese zweite Jhana genau wie erste Jhana soll man ebenso, dass man sich da völlig absorbiert und gibt es keinen Platz mehr für irgendwelche anderes Gefühl als Gefühl von zweite Jhana. Deswegen in diesem Beispiel, was hier gegeben ist, dass die ein See, das Zufluss von verschiedenen Strömen hat, das ist nichts anderes als was wir gestern gesagt haben, Karajakaya, diese Körper, das durch Mutter und Vater erzeugt wird, karmisch erzeugte Körper, das aus den vier Sorten von Körperlichkeit besteht, von Karma, erzeugte Körperlichkeit, von Geist erzeugte Körperlichkeit, von Utu Klima erzeugte Körperlichkeit und von Nahrung erzeugte Körperlichkeit. Dieser Geist heißt, dieser Körper heißt Karajagaya. Und diese Karajagaya ist so wie hier, so wie ein See. Und diese Entzückung von zweiter Jhana und Glück von zweiter Jhana ist so wie Wasser. Und so wie dieser See ist komplett voll von Wasser bis zu Rand, genauso der Meditierende so komplett voll von dieser Entzückung, Freude und Glück von zweiter Jhana sein, bleiben bis zu Rand. So soll er üben. Nur dann wird er diesen Zustand vollkommen meistern können. Und nach Logik von Bahuvedaniya Sutta und so weiter, wenn man sich völlig absorbiert hat in höheres Glück, das ist der einzige Weg, zu loslassen von niedrigen Glück. Wenn man sich voll absorbiert hat in höheren Glück von erster Jhana, wird man nicht mehr angezogen von niedrigeren Glück von sinnlichen Objekten. Wenn man sich völlig absorbiert hat in höheren Glück von zweite Jhana, das ist der einzige Weg zu nicht zu komplett loslassen von dem niedrigeren Glück von erste Jhana. Und dieses Glück im Gegenteil zu dem sinnlichen Glück ist der heilsame Glück, was zu üben ist und was zu meistern ist und was der Weg mit dem Weg zur Befreiung in Einklang ist. Wenn man diesen Glück vollkommen sich anvertraut hat und kennt, wie wird erklärt, man wird nicht, wie wird das, wie, ja, wenn man hat entwickelt Geist durch diese Übungen in Jhanas, dann man wird nicht von Leiden erschüttert. Wenn man hat entwickelt, das heißt Cheto Bhavana, Chitta Bhavana, wenn man hat durch Vipassana entwickelt die Kaya Bhavana, die Entwicklung von den Geisteszuständen, indem man sie als Vergänglichkeit und als Leiden betrachtet hat. Man wird nicht von Glück erschüttert. Wenn der Geist nicht von Glück und nicht von Leiden erschüttert wird, dann bleibt er vollkommen unerschütterlich. Deswegen diese Betonung, dass es nicht genug ist, diese Zustände zu erleben. Man muss sich da voll vertiefen und sie voll meistern. Damit man sich völlig vereinigt hat bis Rande, wie diese Seele bis Rande, mit diesem heilsamen Zustand von Glück. Okay, dann gehen wir zur dritten Jhana. Und was ist die Grundlage von dritten Jhana? Das wissen wir schon. Was ist das? Grundlage von dritten Jhana, nur Einspitzigkeit des Geistes, immer dasselbe. Und was sind die Pratipakshas, was sind die Faktoren, die vermeiden, dass der Geist wird von niedrigeren Geist angezogen? Das ist Sati, Sampajanya und Upekkha. Drei. Sati, Sampajanya und Upekkha, wie übersetzen wir? Achtsamkeit, Wissensklarheit und Gleichmut. Diese drei existieren, es gibt kein Samadhi, nicht mal angrenzende Samadhi, ohne Achtsamkeit, Wissensklarheit. Bitte, bitte. Gut. Sie können auch sitzen, kein Problem. Weil wir haben Vinaya-Regeln. Das geht nicht. Sati, Sampajanya und Upekkha existieren in jedem Zustand von Versenkung, jeder Zustand von Dhyana. Auch in Kanika Samadhi, in Vipassana, ohne diese Faktoren gibt es nicht. Auch Upachara Samadhi gibt es nicht. Aber sie werden durch andere Faktoren bedeckt. Ihre Klarheit kommt nicht voll zum Ausdruck. In erste Jhana werden sie durch Vitaka Vichara Piti verdeckt, in zweite Jhana durch Piti verdeckt. Aber jetzt, indem Vitaka, Vichara und Piti weg sind, dann werden sie klar erfahren und werden dann die Pratipakshas. Die lassen nicht zu, dass diese Entzückung von zweiter Jhana wieder zustande kommt. Und wie kommt man zu dritter Jhana? Natürlich, indem man wieder, nachdem man aus der Vertiefung herausgetreten ist, aus zweiten Vertiefung herausgetreten ist, man kontempliert und versteht klar die Nachteile von Piti. In Abhidhamma wird gesagt, die Manifestierung von Piti ist Odagya. Odagya ist Beispiel von: der Geist hat Tendenz zu schweben. Wichtig ist zu verstehen, dass diese Bitte ist Sankhara, es ist nicht Vedana. Es erfreut sich an das Objekt, aber es durchdrängt das Objekt nicht. Nur Vedana kann Objekt durchdringen. Ist das klar? Nicht klar. Dann geben wir Beispiel von Visuddhimagga. Angenommen, Sie sind diese Monika ist verloren in der Wüste. Schönes Gefühl? Ohne Wasser. Schönes Gefühl? Nicht schönes Gefühl. Und da Monika sieht plötzlich in der Ferne ein Oasis mit einem Teich. Was macht Monika? Erst freut sie sich von diesem Blick. Er freut sich und dann läuft sie hin und senkt sie in diesem Teich und trinkt sie so viel Wasser, wie sie kann und badet da mit sehr glücklich. Dann diese sich erfreuen an das Objekt ist so wie Piti. Und in diesen Teich hineinsenken ist so wie Sukha. So wird in Visuddhimagga erklärt. Ist das klar jetzt? Na prima. So, diese Piti-Entzückung ist immer verbunden mit für einen entwickelten Geist und jetzt in diesem im Zustand von Jhanas, der Geist ist sehr entwickelt, sehr sensitiv, ist immer verbunden mit gewissen Schweben. Und das ist nichts anderes für einen sehr entwickelten Geist als Unruhe. Wenn man diese Nachteile sehr klar gesehen hat, verstanden hat, das kann man nur machen, wenn man diese Jhana-Zustände erreicht hat. Sonst wird man nie diese Nachteile verstehen können. Dann, so wie Wolken im Himmel, einfach verschwinden sie. Und dann spürt man mit großer Intensivität, diese Achtsamkeit, Wissensklarheit und Gleichmut. Gleichmut im Sinne von, nicht Gleichmut im Sinne von neutralem Gefühl, sondern Gleichmut im Sinne von Tatra Majatata. Da in Mitte stehen. Was ist da in Mitte stehen? Nicht angezogen zu dem Objekt, nicht Abneigung zu dem Objekt. Das ist hier Gleichmut. Sankhara, Upekkha. Upekkha gibt es zwei Sorten von Upekkha. Vedana Upekkha, Gleichmut im Sinne von Gefühl, das heißt, dass man nicht Angenehmes, nicht Unangenehmes und nicht Angenehmes, sondern ein neutrales Objekt empfängt. Und es gibt Sankhara Upekkha. Sankhara Upekkha heißt, dass der Geist hat nicht Tendenz anzuhaften und hat nicht Tendenz zu verwerfen. Ist das klar? Dann diese kommen dann sehr klar zum Ausdruck. Und dann dieser Zustand wird hier erklärt als wiederum ihr Bhikkhus tritt ein Bhikkhu mit dem Verblasen der Verzickung in Gleichmut verweilend achtsam, wissensklar, voll körperlich erlebter Glückseligkeit in die dritte Vertiefung ein, von der die Edlen sagen, glückselig verweilt derjenige, der voll Gleichmut und Achtsamkeit ist und verweilt darin. Dann, was ist die Anusamsa von dieser Vertiefung? Nichts anderes als dieser Glückgefühl, befreit von Verzickung, von Piti. Also wir unterscheiden Sa-Pitika-Jhana, das ist erste und zweite, und wir unterscheiden Ni-Pitika-Jhana, das ist dann dritte und vierte. Und natürlich alle Höhere. Und jetzt kommen wir zu vierte. Man soll sich natürlich mit dieser Jhana vollkommen vertraut machen und nur dann wird er auch imstande sein, sich auch vollkommen loslassen, das niedrigere Glück von zweiter Jhana. Und hier für Karajakaya, für diese Körper, das durchgedrängt wird. Was ist Karajakaya? Das ist dann die fünf Aggregate. Diese Karajakaya ist dann Lotus. Und Wasser ist diese Glück frei von Entzückung, von Piti, das man erfährt. So wie Lotus durchgedrängt ist mit Wasser, so soll man sich eben durchgedrängt sein von diesem reinen Glück von dritter Versenkung. Und jetzt kommen wir zur vierten Versenkung. Und vierte Versenkung erst wird Versenkung, die ohne jegliche störende Faktor existiert. Deswegen wird es auch in den Schriften identifiziert mit dem Zustand, wo nur zeitlang, solange man in vierten Versenkung ist, wird auch die Nichtwissen beseitigt. Ich sage nur zeitweise. Warum wird Nichtwissen zeitweise beseitigt? Weil es keine störenden Faktoren zur Ruhe gibt. Was sind die störenden Faktoren zur Ruhe? Acht sogenannten Apalakshas. Was sind die acht Apalakshas? Dukkha, Domanasa, Sukha, Somanasa, Vitaka, Vichara und Einatmen und Ausatmen. Acht. Die sind nicht mehr da. Deswegen der Geist wird Anenja. Die erste, zweite und dritte Vertiefung ist called Injita Jhana. Es kann nur noch von störenden Faktoren, so wie Sukha, Dukkha, Einatmen, Ausatmen, die perfekte Ruhe ist noch gestört. Aber in vierte Versenkung und höher in Arupas keine Störung mehr existiert. Deswegen, wenn unsere kleine Kosmos zur Vernichtung geht, die Die Welt wird vernichtet bis zu Zustand von dritte Jhana, vierte Jhana nicht mehr vernichtet. Warum? Es gibt keinen störenden Faktor da. Erste Jhana, diese Welt wird vernichtet durch Feuer, Wasser, Windkatastrophen. Aber in vierte Jhana keine Katastrophen mehr. Deswegen wir existieren hier jetzt, indem wir eine vierte Jhana früher geübt haben. Wenn wir nicht vierte Jhana früher geübt hätten, würden wir nicht jetzt hier sein. So ist die buddhistische Logik, bitte verstehen Sie. Deswegen, wir haben alle in unserem Bewusstsein Samen von vierte Jhana. Wenn wir nicht diese Samen hätten, würden wir nicht da sein. Aber indem wir es von so langer Zeit, niemand weiß wie viele Millionen Jahren geübt haben, haben wir vergessen, müssen wir wieder üben. Wenn Sie das schnell erreichen, heißt das, dass Sie es in näheren Vergangenheit geübt haben, wenn mit großer Mühe, dann die Erinnerung ist einfach verschwunden. Aber diese Erfahrung ist in unserem Geist, weil wenn wir nicht das geübt hätten, würden wir einfach nicht da. Ist das logisch? Von buddhistischer Kosmologie ist perfekt logisch. Bis dritte Jhana ist immer gibt es was bewegt. Die Ruhe des Geistes, da ist keine Bewegung mehr. Wenn keine Bewegung in der Ruhe, was kommt, was wird gestört? Nichts wird gestört, nichts wird zerstört. Na bitte, bitte üben Sie mächtig. So. Gibt es denn dann noch ein Objekt? Objekt? Ein Meditationsobjekt? Natürlich, ohne Objekt kein Geist. Ein Objekt ist genau dasselbe Objekt, was in erste Vertiefung, zweite Vertiefung, dritte Vertiefung, vierte Vertiefung, nämlich dieses reflexive Bild von Atem. Ja. Kein Objekt. Kein Objekt, kein Geist. Aber die Wahrnehmung von Ein- und Ausatmen, die fällt weg im Fließen. Die fällt weg. Man kann das nicht mehr spüren hier. Deswegen, es kommt nie in Frage, dass man davon abgelenkt wird. Deswegen die Konzentration. Was ist die Grundlage von diesem Zustand? Wieder Einspitzigkeit des Geistes. Was ist die Pratipakshas? Gereinigte Sati. In dritte Jhana war nur Sati, jetzt ist gereinigte Sati, Sati Parisuddhi. Und gereinigte Upekha, Gleichmut gereinigt. Und was ist der Vorteil hier? Gleich, diese Vedana, Gleichmut. Nicht Sankhara Gleichmut, der immer da ist, aber Vedana Gleichmut, indem man nicht Glück und nicht angenehm und nicht unangenehm erfährt. Neutral. Deswegen kein Platz, auch wenn in unseren Geist noch Samen sind für Anhaftung. In dieser Jhana dann kein Platz für Anhaftung, in dem nicht mehr angenehmes Gefühl da ist. Nun, unangenehmes Gefühl natürlich war schon früher überwunden. Nur neutrales Gefühl. In dem neutrales Gefühl da ist, der Geist kann nicht mehr von diesem Glück abgelenkt werden. Das aber natürlich, wir üben Jhana, damit wir immer höhere, feinere Zustände des Glücks erfahren. Dann wie nennt man das Glück von vierte Jhana? Die Weisen nennen das Glück von Gleichmut. Es ist nicht Glück, aber es ist doch Glück. Wie heißt das? Mach nichts. Wie wir das immer nennen, egal, wichtig ist, dass wir das erleben, dann, wenn man Wasser getrunken hat, wird man sehr klar über das Geschmack. Wenn man nicht getrunken hat, niemand kann erklären. Okay, dann weiter so dann ihr Mönche nach Verwirkung der Freuden und Leiden, nach Freude wird dann in Freude wird natürlich in vierte Jhana beseitigt. Leiden, Dukkha wird in zweite Jhana beseitigt. Nach Vernichtung des einstigen Frohsinn, das muss Piti sein. Das ist dann in dritte Jhana verseitigt, und Triebsinn, das ist in erste Jhana beseitigt. Er wird der Mönch die Weihe der leidlosen, freudlosen, gleichmütig einsichtigen, vollkommenen, reine, die vierte Schauung. Das ist sehr poetisch, aber nicht so klar. Das haben wir dann erklärt, was die Grundlage ist, was die Pratipaksha ist, was der Vorteil ist. Und man soll sich damit bis völlig durchdringen lassen. Hier Mantel ist nichts anderes als diese Karajakaya und diese Upekha-Sukha, das ich erklärt habe, in vierter Jhana existiert, diese Glück von Gleichmut ist so wie diese weiße Kleider, die in denen man sich umwickelt und fühlt diese, die schöne Wärme. Die Zeit ist vorbei und wie es weitergeht, was machen wir? Erleben wir morgen. Und was wenig bleibt, hoffentlich, dass wir das morgen zusammenfassen, weil wir haben sehr wenig Zeit, werde ich ein bisschen verkürzen müssen, die Erklärung. Aber indem wir in den 7 Tagen hier besonders Übung von Jhana betont haben, haben wir das ein bisschen ausführlicher erklärt und die Voraussetzungen dazu auch. So, dann machen wir kurze Pause.